Kundgabe 5036. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.01.1951. Erreichung des Zieles. Liebe, Wille. Ich habe nur ein Ziel, euch Menschen zu meinen rechten Kindern zu machen, die mit zutraulichster Liebe am Vater hängen und ihm allzeit gehorsam sind, das heißt, ihren Willen dem meinen unterstellen. Was Geist ist von meinem Geist, gehört unweigerlich zu mir, und darum suche ich, es zu gewinnen. Weil ich es nicht zwingen kann, will ich nicht wider mein Gesetz von Ewigkeit vorgehen, das nicht ursprünglich frei Erschaffenes unfrei macht. Wie und auf welchem Wege ihr meine Geschöpfe nun zu mir findet, stelle ich euch selbst anheim, allen jedoch mit meiner Gnade beistehend, die zu mir verlangen, als ihrem stets liebevollsten Vater von Ewigkeit. Die Freiheit des Willens macht allein schon Verschiedenheit im Denken, Wollen und Handeln eines Menschen verständlich. Und diesem entsprechend legt er auch den Weg der Aufwärtsentwicklung zurück. Ein jeder Erdenwanderer beschreitet wohl den rechten Weg zur Höhe, so er mich als Ziel anstrebt. Doch nicht alle haben den gleichen Schritt, nicht alle die gleiche Zeit und den gleichen Auftrieb. Aber das Ziel erreichen sie alle, wenn auch in verschiedener Zeitspanne, sofern mein Wille den einen oder den anderen nicht vorzeitig abruft von dieser Erde. Dies wird jedem verständlich sein, der selbst ernstlich ringet und mich erreichen will, dass eines jeden Weg verschieden ist, dass nur eines den rechten Weg garantiert, ein Lebenswandel in Liebe. Die Liebe ist das wirksamste Auftriebsmittel. Die Liebe ist die Kraft, die den Menschen hebt und ihm den schwersten Aufstieg leicht macht. Denn die Liebe ist die sicherste Gewähr, dass ich selbst meinen Geschöpfen entgegenkomme und sie emporhebe an mein Vaterherz. Weil ich nun meine Kinder wirklich gewonnen habe, so sie ihr Wesen dem meinen angeglichen haben. Wer die Liebe in sich hat, der braucht wahrlich keine Leiter zur Höhe mühsam erklimmen. Er wird getragen durch die Kraft der Liebe und landet unwiderruflich bei mir. Diesen einfachen Weg der Liebe, der zwar nicht die dornige Beschaffenheit ausschließt, gehen aber nicht alle Menschen, und dennoch streben sie mir willensmäßig zu. Auch sie erreichen ihr Ziel, weil der Wille zu mir Garantie ist. Sie wollen, und ich segne ihren Willen. Und also tun sie, was ihnen nötig erscheint, zur Gewinnung des ewigen Lebens. Sie bleiben den Lehren und Vorschriften treu, die ihnen als Weg zur Höhe bezeichnet wurden von Menschen, die sich als Führer auf dem Weg nach oben ausgeben. Sie lösen sich nicht von der Zeremonie, doch immer im Glauben dadurch, mir wohlgefällig zu handeln. Sie sind aber dennoch auf dem rechten Wege, wenngleich ihnen dieser nicht ohne äußere Merkmale denkbar ist. Jeder Mensch, der nach oben strebt, kommt zum Ziel, und so lasse sich keiner von dem anderen beirren, dessen Wille ernst ist, den Zusammenschluss mit mir herzustellen. Ich weiß um den Willen jedes Einzelnen und segne, die ihn mir zuwenden. Mein Segen aber bedeutet Zuwenden von Gnade, also Hilfe in jeder Weise, dass meine Geschöpfe das Ziel erreichen, dass sie als meine rechten Kinder zu mir finden und von meiner Vaterliebe angenommen werden, weil ich selbst die Vereinigung ersehne, um meine Kinder ewig selig zu machen. Amen.